Sehe ich aus wie einer, der immer einen Plan hat? Weißt du, was ich bin? Ich bin ein Hund, der Autos nachjagt. Ich wüsste gar nicht, was ich machen sollte, wenn ich eins erwische. Verstehst du? Ich tue die Dinge einfach. Ey, das sind Rapid-Wurz, Lebensmotto, Tarnkappe, reine Beißkraft gegen die Beweiskraft, Seifenblasen, NOS-Gas gegen Cosplay-Punks. Das ist der Plantagentrank gegen Kapperstrudel. Hayabusi für euch, ich bin der Struck, wieder Quake 4. Overlord provoziert hin und wieder Kotte-Match. Auf Bock 4, Hirashi-Gewitter auf Twitter, Preisensiebel, Hip-Hop-Family-Free. Comic-Crampability, Ice-Cream zu Scully. Ich bin vom Sternzeichen Herr Mercedes-Benz und das passt zu meinen Genen, denn wenn du meinen Penis kennst, denkst du an Präsenz, Kompetenz, Eleganz, aber nicht Transparenz. Hop, hop, Tunte, Hure, Schnalz, mit der Zunge halt dein Limousinenschwanz, du hältst dagegen mit nem Trinkröhrchen im Vitrinenglas. Du fällst durch das Sieb wie Trinkwassers. In dem Hahnfalls, du die die Kurve kratzt. Du und deine Handlappen gespanne fahren eher vergleichbar eher einen Biogastank oder Kutsche, Kleinstwagen oder Leihwagen, Leichenwagen voller reiner Luft wie der Inhalt einer Seifenblase. Deine Alte ist kein Apfel, hat trotzdem ein Wurmloch, hat trotzdem dauernd ihre roten Tage wie die Antifa in Kopenhagen. Jede Woche läuft sie rot an, als wär sie chronisch vor ihren Sturkopf geschlagen. Du steigst in die Braunkohle und erwachst nackt, betrunken im Ruhrpott, in der Hose ich im Kurort von meinem Schulterwurf ab in die Shitpresse. Ich falte dich auf die Dicke eines Spickzettels. Low Spot, Botox, Crowbox, Guano Apes, Guantanamo Base. Aber Zuckerkügelchen, Streukugel, vorm Globuli, das müssen wir noch üben, sonst geht das in die Hose wie die Hand meiner Ho auf der Suche nach Drogen. Guten das Abend, Ladies and Gentlemen. Was ist? Wir sind heute für die Unterhaltung zuständig. Und das Fraunhofer-Institut nimmt Flowproben, um Salafisten zu klonen, Maturisten, Kondome, Reichsprochrom, zweites iPhone. Ist das Clark Gable? Ich bin nicht Materia, ich bin Bacteria, Party Hard, Hardy Part. Und sie hat dicke Packen, wie ein Keukapfen, Nacktgänger, Nacktscanner. So ein kompakter Penner, Obama Barracks Center, doch schießt in die Luft wie ein Flakkämpfer. Stillleben, Maler, Füllfeder, Halter, Zuckerbert, Zuckerwattenberg, deutsche Beats, Räucher, Zwiebeln, Frontier. So ein Fruchtsaftpresser, Heizkostendämpfer, Fuhrstaben, Vorstrafen, lass uns feiern, man. Der Tag war kurz, die Nacht ist länger. Solarkomplex, Sojakomplex, dorthin, wo Rotwein wächst, Fahrstuhlmusik. Honey, Mann, Dick, Joe, Schwanzwitze, Nacht, Schatten, nackt machen. Kompostieren sie, kompensieren sie. Zwei der letzten ihrer Art, Gasthandwerker, Gashand, Zähler, Salbei, Blätter, Fall bei Rapper. Fall bei Messer, Freifall, Rapper. Das Gefühl, wenn du Kind bist und dir einer was von den Sternen erzählt. Ein durchspielt, stille Post, wie die vier apokalyptischen Reiter fallen mit Fahrzentralen ein. Und dein Dorf spielt die Post wie die vier apokalyptischen Reiter, fallen mit Fahrzentralen ein und weiter. Sojaplantagen und die Fokus am Donnerstagabend und die solidarischen Arme übers Land. Das Kapital monarchistischen Staates, ich sehe Gleisbauer, Freimaurer in Reinraumverhältnissen. Sie meißelten Steine in Kleinstbaustellen, Bitch. Wirst du vergangenheitsfokussiert wie Anno 1803 Programmierer? Zu der Hochzeit, du hast mir Respekt zu zollen, Kaulquacken, Froschface, denn dein Hashtag wird so oft gesprayt wie Deodorant in Sonnenbank, Flavor Takes. Die raute Taste lebt nicht nur bei Commander Stromberg, die Fahnen wehen im Wind wie bei Commander in Conquer. Du steckst ineinander wie bei Lock and Lock, Du hast deinen Schwanz in der Wok. Wie ein Verkäufer unverflucht, tut dann Brust, pausieren sie, rappen für einen Bruderkuss. Ist wie lästern in deiner Frau, waren schon zu viele Bergmänner drin, wie in der Silbern werden Bergwerkshalte. Harns, Doktörchen, Schottenrock, Gossen, Boss, Leberhut, Multicasting, Smack schmeißen. Auf die Crackpfeifen, Rapzeilen aufgefroren, mit durchschlagendem Erfolg, wie eine Spaltaxt. Wenn ich dich gegens Licht halte, kann man lesen, nicht mehr füttern. Frozen Madonnas into the Louis Ruyo Bildfacher ohne Königinnen. Keine Zähne mehr am Maul, aber ein Zahnstocher zu Hause. Keine Haare auf dem Kopf, aber ein Zahn in der Tasche. Dein Dokumentarfilm ohne Kommentar wird Wasserfarben. Rastafari. Immer wenn es regnet, muss ich an dich denken, mein Predator. Du bist die Hagebutte, du bist ein Hagebuddhist. Du leckst dir über die Lippen wie bei Pizzablitz. Ripsisches Implement aufspießen. Karteikacken. Er hat doch nen Doppelrahmen, er hat nen Doppelnamen. Er heißt Uwe, Siri mit einbauen. Barfußlatschen, Beifußlatschen, ja. Bossfußlatschen, du hast keine Air Max, du hast einen L-Max, aber nur am Abend tragend. Du hast so viele Kurven, nur ich keine Bremse. Gänsehaut, Erbel, Pelle, Entenkombi. Du zündest gerne mal Nebelkerzen, True Crowd Dots. Ich nehme unter deine Fettische, wir sind gewaltige Typen. Haben nur Fett in den Rüben, sind gesättigte Fettsäuren. Wenn wir konkret auf den Text steuern, Cashflow, Glasgow, ich werd nen Haufen ins Duktal, intern Ausmaß eines Strohballen. Du rupfst Gänseblümchen, ich führe glänzende Reime in die Schlacht bei Nacht, die hell blitzen wie ne Gibsons, Pfeilspitzen in Braveheart. Wie ich sitz im Wettbüro in Spätsommer, Sonnenstrahlen, es ist Dresden, es wird Abend, die Spannung des Tages entlebt sich wie Prepaid Karten, manche leben unter Druck, wie fast die Tiefseearten im Tiefseegraben dieser Stadt, wie in einem Druck von dem Marvel mit Kiemen und Tentakeln, in ihrem Schmuck und ihrem Adel vor den Dieben zu verscharren. Es ist ein Heißluftballon, der Werbung macht für Sprechblasen und abtreibt, wenn er einen Schuss bekommt. Und sie platzen wie Kaugummiblasen.